Auch die Hippie-Bewegung besaß einen fatalen Hang zu spirituellen wie politischen Führern. Doch diese Fixierung ist, wie gezeigt, bloße Fiktion, wenn auch eine überaus fatale. Die zweite Quelle, Trance und Co., gehören schon lange zu den Fetischen des westlichen Denkens. Da die katholische Kirche seit jeher alles untersagte, was es den Individuen erlaubte, religiöse Erfahrungen aus erster Hand, also ohne kirchliche Vermittlungen zu machen, erschienen ekstatische und rauschhafte Manifestationen in anderen Kulturen als Sensationen. Klassischer Fall von Angstlust, verboten und wahnsinnig spannend zugleich. Wie sehr sich die Konstruktion des Schamanen diesen Zusammenhängen verdankt, haben wir ausgeführt. Überdies ist damit ein großes Missverständnis verbunden. Aus unserer entzauberten, rationalen Perspektive nehmen wir an, mit der Geisterwelt lasse sich nur in einem Zustand kommunizieren, zugedröhnt. Das aber ist nicht der Fall. Alle erdenklichen anderen Wege des spirituellen Austauschs sind möglich und ethnografisch belegt. Um es einmal deutlich zu sagen, Trance ist nicht der unverzichtbare Kern des Schamanismus. Schon im Eiszeitalter haben Menschen Erfahrungen mit ihr, mit Ekstase und Rausch gemacht. Doch das stand allen offen. Und es handelte sich dabei nicht um den exklusiven Zugang zu den Geistern und womöglich nicht einmal um den zentralen. Wir möchten die Relevanz veränderter Bewusstseinszustände keinesfalls runterspielen. Wir wollen sie nur vom psychedelischen und kolonialen Ballast befreien. Einmal mehr ein Fall von Kulturblindheit, das Verkennen der Gewordenheit kultureller Phänomene. Durch die Annahme, Meister der Ekstase habe es schon immer gegeben, bleibt völlig unklar, warum das, was wir der Bequemlichkeit halber Schamanismus nennen, weltweit so erfolgreich werden konnte und selbst heute noch Menschen, die in völlig anderen Kontexten leben, in den Bann schlägt. Wir dagegen sollten mittlerweile das Rüstzeug besitzen, um Einblicke in das tatsächliche Erfolgsgeheimnis der Schamanen zu gewinnen und mehr als eine Ahnung zu erhalten, was das für unsere Heldin bedeutete.